marschieren, wenn wir so marschieren. Weiter froh durch Straß und Tor, wir stolz und rein marschieren. Manch ein Mädchen schaut hervor von Garten, Zaun und Türen. Blau der Himmel, klar der Tag, jeder fröhlich singen mag. Ist das Tagewerk vollbracht, wir stolz und rein marschieren. Heilt das durch die dunkle Nacht, einer wird uns führen. Klar der Himmel, hell die Stern, und das Lager winkt von fern. Wenn wir so marschieren.